Hier bin ich nun in meinem Haus auf der Höhe, sagte er zu sich selber. Besser wird wohl mein Leben nicht werden. Dies ist die Höhe des Berges, und rund um mich herum neigt es sich abwärts zum Schlimmeren. Zum ersten Mal will ich die Zimmer benutzen und will in meiner schönen Wanne baden mit dem heißen Wasser und dem kalten und will allein in dem Bett meines Brautgemachs schlafen. So bekam denn der Chinese einen Befehl und musste aus seinem Schlaf aufstehen und den Herd heizen. Und als er unten an seinem Kessel arbeitete, hörte er über sich in den erleuchteten Zimmern seinen Herrn singen und frohlocken. Als das Wasser zu kochen begann, rief der Chinese seinen Herrn, und Keawi ging in das Badezimmer, und der Chinese hörte ihn singen, als er die Marmorwanne füllte, und hörte ihn singen und wieder singen, als er sich auszog, bis plötzlich der Gesang aufhörte. Der Chinese lauschte und lauschte. Er ging ins Haus hinauf, um Keawi zu fragen, ob alles recht sei, und Keawi antwortete ihm ja und hieß ihn zu Bett gehen, aber es war kein Gesang mehr in dem blanken Hause, und die ganze Nacht hindurch hörte der Chinese seines Herrn Schritte, wie er ruhelos auf den Balkon um das Haus herumging. Nun, die Sache war die. Als Keawi sich auszog, um sein Bad zu nehmen, da bemerkte er auf seiner Haut einen Flecken, wie einen Moosfleck an einem Felsen, und da hörte er auf zu singen. Denn er kannte solche Flecken und wusste, dass er von der chinesischen Krankheit befallen war. Nun ist es sehr traurig für jeden Menschen, diese Krankheit zu haben. Und sehr traurig wäre es für jeden Menschen, ein so schönes und behagliches Haus zu verlassen, von allen seinen Freunden zu scheiden und nach der Nordküste von Molokai gehen zu müssen, zwischen den gewaltigen Felsen und der Brandung des Meeres. Aber was wollte das heißen im Vergleich zu Keawi, der seine Liebste erst gestern gesehen und sie erst an diesem Morgen gewonnen hatte und jetzt alle seine Hoffnungen in einem Augenblick zerbrechen sah, wie ein Stück Glas? Eine Weile saß er auf dem Rande der Badewanne, dann sprang er mit einem Schrei auf und rannte hinaus und lief auf und ab, immer den Balkon entlang, wie ein Verzweifelter. Herzlich gern könnte ich Hawaii verlassen, die Heimat meiner Vorväter, dachte Keawi bei sich selber. Leichten Herzens könnte ich mein Haus verlassen, das Hochgelegene, das Vielfenstrige, hier oben auf den Bergen. Mit tapferem Herzen könnte ich nach Molokai gehen, nach Kalupapa an den Klippen, um mit den Aussätzigen zu leben und dort zu schlafen, fern von meinen Vorvätern. Aber welches Unrecht habe ich getan? Welches Unglück liegt auf meiner Seele, dass ich Kokua begegnen musste, wie sie kühl vom Seewasser in den Abend ging? Kokua, die Seelen bezaubert. Kokua, das Licht meines Lebens.